von Nord-Miami nach Hollywood Bockspringen spielten. Wir fuhren zum hinteren Ladedock einer Lagerhalle. Während der ganzen Fahrt blieben wir mit ihnen in Kontakt und zeichneten alle ihre Funksprüche auf. Da ich 20 Jahre lang in der Drogenszene ermittelt habe, kann ich beurteilen, dass die Cops taktisch gesehen optimal arbeiteten. Einer von ihnen fuhr auf der Autobahn ganz rechts, um sich zu vergewissern, dass niemand folgte. Sie verhielten sich wie erfahrene Drogenkuriere. Wenn ich an Drogenfällen arbeitete, trat ich meist bei der Übergabe der Ware in Erscheinung, nicht beim Transport. Diese Fahrt war in meinen Augen skurril. Die Polizisten spielten die Rolle der Ganoven perfekt, und die FBI-Agenten schlüpften in die gleiche Rolle. Als die Cops in ein Hotel in Hollywood gingen, um sich mit uns zu treffen und ihr Geld abzuholen, führten die Agenten Dave und Joe sie einzeln in mein Zimmer. Dort saß ich mit einem Stapel 100-Dollar-Scheinen und zahlte jeden der Beamten aus, vor einer versteckten Videokamera, die alles festhielt. Alle glaubten, sie hätten 10 Kilo Heroin eskortiert. Gemäß den Wünschen des stellvertretenden Generalstaatsanwalts, der für den Fall zuständig war, sagten wir ihnen genau, was sie schützten, vor und nach dem Transport. Kein einziger murmelte einen Protest. Noch überraschter war ich, als ich zu Kevin Companion im Hotelzimmer sagte, »Diesem Cop zahlen wir 8000 Dollar«, und er antwortete, »Nein, gib ihm nur 6000. Zur Hölle mit ihm!« Wieder nahmen wir alles auf Video auf und sammelten solide Beweise. Trotzdem war es ein deprimierender Tag für die Justiz. Immerhin handelte es sich um Polizeibeamte, die sich bedenkenlos von Mafiosi für die Eskorte eines Herointransports bezahlen ließen. Heroin tötet Menschen. Ja, wir hatten klare Beweise, aber es war keine angenehme Erfahrung. Während der gesamten Ermittlungen redete Kevin immer wieder davon, Mitglied der Mafia zu werden und für mich eine Gang aus korrupten Cops zu führen. Wie gesagt, es besteht nie ein Mangel an Speichelleckern, Möchtegern-Ganoven und Groupies, wie immer man sie nennen mag, die Mafiosi faszinierend finden. Aber das waren Polizisten. Das waren die Vorbilder kleiner Jungs. Und so lautete die Anklage gegen 4 Polizisten aus Hollywood: Hehlerei und Transport gestohlener Waren von einem Bundesstaat in den anderen, Duldung eines illegalen Spielsalons, der hohe Einsätze verlangte, Frachtgutdiebstahl, Transport von Heroin sowie Schutz und Transport gestohlener Inhaber Schuldverschreibungen. Kevin Companion war seit 20 Jahren Polizist, als er verurteilt wurde. Die 3 anderen Beamten waren 15, 24 und 8 Jahre bei der Polizei gewesen. Insgesamt hatten sie knapp 100.000 Dollar Schmiergelder erhalten. Kevin Companion 42.000, Jeffrey Courtney 22.000, Thomas Simcox 16.000, Stephen Harrison 12.000 Dollar. Für diese relativ geringen Beträge sah jeder der 4 Männer einem Leben im Gefängnis entgegen. Ein Nachspiel zu diesem Fall diskreditierte die Polizei von Hollywood noch mehr, sofern das überhaupt möglich war. Das FBI hatte den Polizeichef selbstverständlich vertraulich über seine Ermittlungen informiert. Bevor wir Simcox festnahmen, wollten wir uns mit Kevin treffen, um die Begleitung unseres nächsten Transports von Diebesgut zu besprechen. Aber er antwortete nicht auf unsere Anrufe. Nach einigen Tagen fanden wir heraus, dass Kevin Companion und Jeffrey Courtney ein Rücktrittsgesuch eingereicht hatten, um ihre Pension zu retten. Ganz offensichtlich hatte ihnen jemand verraten, dass wir vom FBI waren. Es gab eine undichte Stelle im Polizeikommissariat von Hollywood. Zum Glück waren diese Cops keine kaltblütigen Mörder. Anderenfalls wären sie vielleicht zu unserem Treffen erschienen und hätten uns 2 Kugeln in den Hinterkopf geschossen, um uns als Zeugen mundtot zu machen. Wie hatten sie von dem Fall Wind bekommen? Später erfuhren wir, dass der Polizeichef nicht weniger als 8 Personen, unter anderem dem Bürgermeister, dem Oberstadtdirektor und einigen Mitarbeitern, darunter ein Polizeimajor, von den Ermittlungen des FBI erzählt hatte. Der Polizeimajor informierte einen Polizeileutnant, dieser einen einfachen Polizisten, und der gab Courtney einen Tipp. Companion wurde von Courtney eingeweiht. Simcox arbeitete bereits mit uns zusammen. Companion und Courtney ließen also Stephen Harrison, das vierte Mitglied ihres Teams, im Regen stehen. Die Zuträger wurden degradiert und für 30 Tage vom Dienst suspendiert. Man hätte sie auch wegen Behinderung der Justiz anklagen können. Der Leutnant wurde verhaftet, weil er FBI-Agenten über seine Beteiligung am Verrat belogen hatte. Er bekannte sich schuldig. Ich könnte als Jack Falcone sterben. Nach all diesen Frühstücken, Mittagessen und Abendessen überschritt mein Gewicht die 200-Kilo-Marke. Ich wusste, dass ich mein Herz stark belastete. Beim FBI mussten wir uns jedes Jahr medizinisch untersuchen lassen. Man schickte uns in ein exklusives Zentrum in Manhattan, wo uns eine ganze Serie von Tests erwartete. Es war eine erstklassige Einrichtung. Das einzige Problem war, dass ich gegen Ende des Fiskaljahres Geburtstag hatte. Deshalb hatte das FBI meine Untersuchung 6 oder 7 Jahre lang gestrichen, weil kein Geld mehr im Budget war. Für mich war das ein Vorteil, denn wenn man mich getestet hätte, wäre ich erneut wegen meines Gewichtes belästigt worden. Meine Einstellung war, ich arbeite hier auf den Straßen. Was geht es Sie an, wie viel ich wiege oder wie ich aussehe? Eines Tages erwähnte ich gegenüber Greg, dass ich mich ärztlich untersuchen lassen wollte. Das war bei einem Essen Mitte Dezember 2003. Ich überlege, ob ich einen Kardiologen konsultieren soll, sagte ich. Du bist über die Gewerkschaft versichert, erinnerte er mich. Hey, ich kenne einen sehr guten Kardiologen. Gehen wir doch alle zu ihm. Also marschierte die ganze Truppe in die Praxis des Kardiologen, den wir Dr. Medevoy nennen wollen. Wir wollten unser Herz untersuchen lassen. Wir gehen alle hin, hatte Greg jovial verkündet. Jackie Boy, ich möchte dich noch lange bei mir haben. Also ging ich zum Test, den die Krankenkasse meiner Gewerkschaft freundlicherweise bezahlte. Dr. Medevoy war ein netter Mann und sehr gründlich. Ich ging rein, er untersuchte mich, und siehe da, er stellte ein Vorhofflimmern fest. Das ist eine Herzstörung, die man mit Medikamenten behandeln muss. Er gab mir 3 verschiedene Arzneien, die ich regelmäßig einnahm. Aber sie hatten Nebenwirkungen. Also ging ich wieder zum Arzt und er riet mir zu einem Kontrastechokardiogramm, einem Belastungstest. Allerdings konnte sein Gerät nur Patienten verkraften, die höchstens 136 Kilo wogen. Deshalb vereinbarten wir einen Termin im New York Hospital in Manhattan. Ich ging hin, immer noch als Jack Falcone und mit meiner Versicherungskarte von der Gewerkschaft. Sie rasierten mir die Brust, schlossen das EKG an und starteten den Test. Auf einmal liefen alle Ärzte ins Zimmer und redeten durcheinander. »Entschuldigen Sie, Mr. Falcone«, sagte einer von ihnen, »wissen Sie, dass Sie Vorhofflimmern haben?« Ich nickte. »Wir dürfen diesen Test nicht machen. Ihr Ruhepuls ist 220. Der Normalwert bei Männern Ihres Alters ist 80. Sie gehen sofort in die Notaufnahme.« »Machen Sie Witze?« rief ich. »Merken Sie denn nichts?« fragte der Arzt. »Wir schicken Sie in die Notaufnahme. Wir haben Dr. Medevoy angerufen und er ist der gleichen Meinung.« Ich war entsetzt. Sie brachten mich in die Notaufnahme. Es war eine typische Notaufnahme in New York City. Ich sah blutende Schwerverletzte und andere schreckliche Dinge. Plötzlich lag ich auf einer Trage mit Infusionsnadeln im Arm, und dabei umringten mich so viele Schwestern und Ärzte, die mich alle knufften und anstupsten, dass ich dachte, was geht hier vor? Überall Monitore und Nadeln, ich bin ein Wrack. Meine Frau wusste nicht einmal, wo ich war, und ich konnte sie nicht anrufen. Ich durfte kein Telefon benutzen, weil ich an all diese medizinischen Geräte angeschlossen war. Wenn man in einem Krankenhaus ein Handy benutzt, flippen alle aus. Ich war sicher, dass Dr. Medavoy Greg De Palma anrufen würde und dass Greg und die anderen Mitglieder der Gang mich besuchen würden. Also rief ich heimlich bei Dr. Medavoy an und erzählte ihm, mein Herzschlag habe sich normalisiert und ich würde das Krankenhaus verlassen. Er wollte mich gleich am nächsten Morgen sehen. Ich hatte nichts dagegen. Ich wollte nur nicht, dass er Greg informierte, weil ich befürchtete, er werde vorschlagen, meine Frau und mein Kind zu mir zu bringen. Auf einmal dämmerte es mir. Ich lag mit erhöhter Herzfrequenz in der Notaufnahme. Niemand wusste, wo ich war, weder meine Frau noch das FBI. Was wäre, wenn ich als Jack Falcone sterben würde? Ich schätzte, dass ich etwa eine Stunde dort bleiben würde, aber sie behielten mich 8 lange, lange Stunden. Erst dann war meine Pulsfrequenz so weit gesunken, dass ich gehen durfte. Das passierte 2 Tage vor Weihnachten. Ich hatte eine Menge Zeit zum Nachdenken, während ich auf der Trage in der Notaufnahme lag. Ich dachte an meine Tochter. Ich dachte an Weihnachten. Ich dachte, warum zum Teufel mache ich diesen Job? Wieso habe ich es zugelassen, dass ich so fett und schlapp wurde? Habe ich den Verstand verloren? Sollte ich allein in einem Krankenhaus sterben, unfähig, meine Frau und meine Tochter anzurufen? Endlich wurde ich entlassen, aber ich wusste, dass meine Probleme erst begonnen hatten. Sofort rief ich Ned Parisi an und berichtete ihm, was geschehen war. »Ned«, sagte ich, »du musst mir etwas versprechen. Ich kenne unsere verdammten Chefs. Wenn sie davon erfahren, ziehen sie mich vom Fall ab.« »Aber das ist ernst«, sagte Ned. »Zur Hölle mit dem Fall. Ich mache mir Sorgen um dich.« Das war typisch Ned. Er kümmerte sich immer um mich, ein ganzer Kerl. »Ich will, dass es dir gut geht und dass du ärztlich betreut wirst«, erklärte er. Das versprach ich ihm. Dann sagte er, »Mal sehen, was ich tun kann.« Jetzt folgte der Anruf, den ich fürchtete, bei meiner Frau. Wie ich erwartet hatte, rastete sie aus, als sie von meinem Herzproblem erfuhr. »Das war's, jetzt ist Schluss«, sagte sie. Sie war ohnehin wütend auf das FBI, weil man mich nie medizinisch untersuchen ließ. »Sie haben dich jahrelang ausgenutzt.« »Ich muss diese Sache durchstehen«, sagte ich. »Es ist Gregs Arzt, ich muss zu ihm gehen.« Das haute meine Frau um. »Du musst was tun?«, schrie sie. »Du gehst nicht zu einem Mafia-Kardiologen.« »Was soll ich denn tun?«, flehte ich. »Einen Kardiologen in den gelben Seiten suchen?« »Nun, warum eigentlich nicht?«, fragte sie. »Er ist kein Mafia-Kardiologe«, versuchte ich zu erklären. »Er ist einer der besten Ärzte in Westchester.« In diesem Augenblick meldete sich mein Piepser. Es war Greg. Was für ein perfektes Timing. »Du wirst diesen Anruf nicht beantworten«, sagte meine Frau, die bereits entsetzt darüber war, dass sie mich fast verloren hatte, nicht durch die Kugel eines Mörders, sondern wegen des Übergewichts, das ich mit mir herumschleppte. »Ich muss antworten«, erwiderte ich. »Sonst denkt Greg, die Cops hätten mich geschnappt.« »Du arbeitest nicht mehr an diesem Fall«, sagte meine Frau. »Schluss damit.« Irgendwie überredete ich sie, über die ganze Sache noch einmal nachzudenken. Sie war einverstanden, dass ich weitermachte. Später rief ich Greg an und berichtete ihm, was passiert war. Wie erwartet war er wütend, weil ich ihn nicht von der Klinik aus angerufen hatte. Ned leistete großartige Arbeit. Er behielt meinen Aufenthalt in der Notaufnahme für sich, nachdem ich ihm ein ärztliches Attest gezeigt hatte, in dem es hieß, alles sei in Ordnung, solange ich meine Medikamente nehme. Ned sorgte dafür, dass unsere Vorgesetzten nur seine geschönte Version der Ereignisse hörten. Ich ging wieder zu Dr. Medavoy, der mir neue Medikamente und weitere Untersuchungen verordnete. Was für ein großartiger Arzt! Seine Mitarbeiter waren so gut, dass ich sie bedauerte, weil sie Greg behandeln mussten, der aufkreuzte, wann immer es ihm passte. Greg vereinbarte keine Arzttermine. Er ging einfach in die Praxis, ignorierte die Patienten im Wartezimmer und ging sofort zum Arzt. Ich war immer peinlich berührt, wenn wir an 10 Senioren vorbeigingen, die geduldig warteten, und Greg, die Arzthelferin, an der Anmeldung fragte, »Ist er da?« Kaum hatte sie genickt, ging er schnurstracks hinein. Ich habe nie jemanden getroffen, für den eine Vorzugsbehandlung so selbstverständlich war. Ich fragte ihn, Greg, machst du denn nie Termine? Zum Teufel damit. Wenn ich zu einem vereinbarten Termin vorsprach, hofierten mich alle und wollten auch mich so behandeln, wie Greg es von ihnen erwartete. Aber ich lehnte ab und wartete, bis ich an der Reihe war. Als FBI-Agent wurde ich nicht einmal untersucht. Aber dank der Mafia hatte ich Zugang zu den besten Fachärzten der Stadt. Ich glaube wirklich, dass all diese Ereignisse ein Beweis für mein Engagement sind. Das soll kein Eigenlob sein. Vielleicht bin ich ein Dummkopf. Ich vertraute dem Arzt, den ich im Laufe meiner Ermittlungen kennengelernt hatte. Darum musste ich bei ihm bleiben. Der Fall bedeutete mir eben viel. Hätte das FBI mich vom Fall abberufen, hätte ich einen anderen Kardiologen suchen müssen. Es gibt einen Nachtrag zu dieser Geschichte, einen schlimmen Vorfall, der sich ein paar Tage später ereignete. Wir aßen alle zu Mittag. Greg machte sich große Sorgen um mich. Ich sah es in seinen Augen. Jackie, geht es dir gut? Fragte er. Alle hatten Angst um dich. Klar, Greg, es ist nichts Schlimmes, versicherte ich ihm. Dann ließ Greg eine Bombe platzen. Wir haben eine miese Ratte unter uns. Plötzlich hörte das Gelächter auf und alle schauten sich um. Wir müssen uns unbedingt um diesen Kerl kümmern, beharrte Greg. Was ist denn los? Wer ist es? Fragte ich unschuldig. Wer ist es? Greg zeigte mit einem langen Finger auf mich. Du bist es, Jack, sagte er. Ich war im New York Hospital gewesen, um meine Herzfrequenz zu senken. Aber jetzt war ich sicher, dass mein Herz 300 Mal in der Minute schlug. Plötzlich erkannte ich, was er tatsächlich gemeint hatte. Das kleine Gerät, das meine Herzfrequenz 24 Stunden am Tag überwachte. Er hatte gar nicht das Aufzeichnungsgerät gemeint, das ich immer bei mir hatte, wenn ich mit ihm und den anderen zusammen war. »Ach ja, du meinst dieses Ding hier«, sagte ich und deutete auf den medizinischen Apparat. Alle lachten herzhaft. Ich lehnte mich zurück und dachte, verdammt nochmal, das war ein Klassiker. »Du wirst wieder gesund, Junge«, sagte der Alte und grinste mich an. Er freute sich diebisch, dass er mir Angst eingejagt hatte. Dies war ein entscheidender Augenblick für mich. Ich wusste, wenn ich diesen Moment überleben konnte, dann konnte ich während der Ermittlungen alles überleben. Jeder normale Mensch hätte sofort einen Herzanfall bekommen. Begegnung mit Robert Vaccaro. Während ich dem FBI neue Puzzleteile über die Gambinos lieferte, versorgte das Büro mich ebenfalls mit neuen Informationen. So erfuhr ich beispielsweise von Ned Parisi und Chris Munger, dass Greg mit einigen neuen Leuten herumhing. Unsere Informanten identifizierten einen dieser Leute als Robert Vaccaro, der seit langem der Mafia angehörte. Am 7. Oktober 2003 kam Greg ins Restaurant La Villetta und stellte mir Robert vor. Dann sagte er zu meiner Überraschung, »Wenn mir etwas passiert, sprich mit ihm. Er ist dein Ansprechpartner.« Als ich Robert Vaccaro zum ersten Mal traf, wusste ich sehr wenig über ihn. Obwohl er ein initiiertes Mitglied der Mafia war, blieb seine Rolle dem FBI verborgen. Er war das Gegenteil von Greg De Palma, diskret, wie man es von Mafiosi erwartete. Greg telefonierte endlos mit seinem Handy, während Vaccaro unseren Informanten zufolge nie ein Mobiltelefon benutzte. Später fanden wir heraus, dass er zwar ein Handy besaß, aber nur einen Taschenpiepser mit einem Codesystem benutzte, wie es Drogensüchtige zu tun pflegen. In der zivilisierten Welt waren alle von Rufmeldern auf Handys umgestiegen, aber nicht Vaccaro. Er war sehr vorsichtig, besonders in meiner Gegenwart, und es dauerte eine Weile, bis er mich akzeptierte. Er war Ende 40, groß, neigte zur Glatze und hatte eine durchschnittliche Figur. Man durfte ihn auf keinen Fall unterschätzen. Seine Augen strahlten eine finstere Entschlossenheit aus, die mich frösteln ließ. Robert wohnte in einer offenen Anstalt in New York, weil er unter Bewährung stand. Aber nachts, wenn die Bewährungshelfer schliefen, fuhr er nach New Jersey und Connecticut, um sich mit den Chefs des Gambino-Clans zu treffen, Squitieri und Megale. Die Frage blieb, wer war dieser Robert Vaccaro und warum war er plötzlich mit Greg zusammen? Wir stellten eine Kurzbiografie von ihm zusammen, die sich auf Gregs Bemerkungen und unsere Informanten stützte. Vaccaro hatte 15 Jahre im Gefängnis des Staates New York verbracht, weil er Heroin verkauft hatte und war vor kurzem entlassen worden. Er wechselte zum Gambino-Clan. Greg erzählte mir, dass die Clans ab und zu Mitglieder austauschen. Er war ein Lucchese und ist jetzt einer von uns. Meine Kollegen und ich überlegten, welche Aufgabe Vaccaro haben mochte. Uns fielen zwei Möglichkeiten ein. Vielleicht sollte Greg ihn in alle seine kriminellen Aktivitäten einweihen, damit Vaccaro einspringen konnte, falls Greg sich zurückzog, starb oder zum Konsiliere, Stellvertreter oder Boss aufstieg. Aber es war auch denkbar, dass die Bosse ihn beauftragt hatten, alles über Greg zu lernen und ihn dann zu beseitigen. Ich fragte mich, ob Robert beabsichtigte, mich in seine Gang aufzunehmen, falls er Gregs Nachfolger werden sollte, oder ob er mich umlegen würde, weil ich Gregs Freund und Vertrauter war. Das Lustige war, dass Vaccaro den Alten darüber aufklärte, wie man sich in unserer modernen Zeit einer Verhaftung entziehen konnte. »Hör auf, das Telefon zu benutzen«, sagte er. »Schau dich um, wenn du Auto fährst, damit du siehst, ob man dich beschattet.« Vaccaro erklärte, dass die Cops den Begriff Trockenreinigung verwendeten, wenn ein Gangster plötzlich die Fahrtrichtung änderte oder das Auto wechselte, um Verfolger abzuschütteln. Wenn Greg von Vaccaro etwas Neues lernte, erzählte er mir alles. Es hörte sich an, als besitze er sensationelle Tipps, um eine Festnahme zu verhindern. »Jackie Boy«, knurrte er, »sprich nie am Telefon übers Geschäft.« Am liebsten hätte ich erwidert, »Danke, Sherlock. Übrigens, wer plaudert denn andauernd am Telefon?« Anfangs war Gregs Verhältnis zu Vaccaro zwiespältig. Er bewunderte ihn als Mafioso, doch gleichzeitig ärgerte er sich darüber, dass der Neue ständig anwesend und eine potenzielle Bedrohung war. Deshalb gab es Spannungen zwischen Robert und Greg, die sogar auf meine Beziehung zu Greg abfärbten. Wenn ich Zeit mit Robert verbrachte, wurde Greg eifersüchtig. »Warum hängst du die ganze Nacht mit ihm rum?«, fragte er mit rauer Stimme. »Vergiss nicht, dass du da sein musst, wenn ich dich brauche.« Vielleicht fürchtete er, dass wir zwei uns gegen ihn verbünden würden, um ihn hinauszudrängen. Wer weiß, was ihm durch den Kopf ging. Ich wusste, dass es zu meinen Aufgaben gehörte, mehr über Robert Vaccaro herauszufinden, wer er war und was er vorhatte. Robert stand den Gambino-Bossen sehr nahe und redete anfangs nur über Geschäfte, und zwar so vorsichtig wie möglich. Er flüsterte Greg selbst dann ins Ohr, wenn außer mir niemand anwesend war. Wenn andere Leute in der Nähe waren und er etwas zu sagen hatte, ging er mit Greg an einen entfernten Tisch. Ich bewunderte seine Nüchternheit. Das bisschen Geld, das Robert am Anfang verdiente, sickerte nie zu Greg durch. Darüber regte er sich dauernd auf. Ehrlich gesagt verriet mir Greg nie, was er wirklich von Robert hielt. Nach einigen Monaten fühlte er sich nicht mehr bedroht und fand langsam Gefallen an Robert. Aber er hielt ihn für einen Versager, ein Kreuz, das er tragen musste, weil der Typ nicht ständig Geld abdrückte. Natürlich war es ungewöhnlich, dass ein Capo ein initiiertes Mitglied in seine Gang aufnahm, das ihm nicht viel Geld einbrachte. Deshalb hatte die Beziehung zwischen den beiden immer ihre Grenzen. Zudem erinnerte Robert den Alten natürlich unablässig daran, dass man ihn jederzeit beseitigen oder abservieren konnte. Kein Wunder, dass Greg sich in Roberts Gesellschaft nie ganz wohl fühlte. Mit Greg wusste ich umzugehen, aber es war schwieriger, an Vaccaro heranzukommen. Darum begann ich, bei ihm Wetten abzuschließen. Er unterhielt sich gerne über Sport, und wer ihn auflockern wollte, redete mit ihm über dieses Thema. Je mehr Zeit ich mit ihm verbrachte, desto klarer wurde mir, dass er ein echter, konservativer Mafioso der alten Schule war. Sein ganzes Gehabe drückte aus, dass Greg, ich und alle anderen ihn nicht die Bohne interessierten. Es war, als schreie er: »Ich wurde in diese Gang versetzt, aber ich kenne euch nicht wirklich und ich traue niemandem, und dabei soll es bleiben.« Tja, genau das erwartet man von einem Mafioso. Allmählich lernte ich Vaccaro also besser kennen, und da ich bei ihm wettete, hatten wir mehr zu reden. Und weil ich bei ihm Geld verlor, hatten wir noch mehr zu reden. Wie sich herausstellte, gehörte sein Wettbüro zu einem Glücksspielring mit Hauptsitz in Costa Rica, der Milliarden Dollar umsetzte. Kleine Buchmacher haben immer ein Problem damit, Wetten unterzubringen, vor allem wenn zu viele Kunden auf den Favoriten oder die Heimmannschaft setzen. Deshalb hatte die Mafia dieses Computerwettsystem in Costa Rica eingerichtet. Der Spieler bekam einen Codenamen und eine Codenummer. Dann rief er eine 800er-Nummer an, wurde nach Costa Rica durchgestellt und nannte seinen Namen und seine Nummer. Ich war der Falke und hatte eine vierstellige Codenummer. Sobald ich mich auf diese Weise identifiziert hatte, konnte ich auf alles unter der Sonne wetten, nicht nur auf Spielergebnisse, sondern auf alles, was in Las Vegas angeboten wird. Wer gewinnt die Seitenwahl? Wer erzielt den ersten Touchdown? Wie steht das Spiel am Ende des ersten Viertels und vieles mehr? Jede Woche erhielt der örtliche Buchmacher einen Bericht aus Costa Rica, in dem stand, wie viel jeder Kunde gewonnen hatte oder noch schuldete und wie viel der Buchmacher selbst dem Syndikat schuldete oder was er von ihm zu bekommen hatte. Es lief wie geschmiert und war eine der kriminellen Hauptbeschäftigungen Vaccaros, so viel wir wussten. Vaccaro hatte eine Freundin, die ihm treu geblieben war, als er wegen Drogenhandels im Gefängnis gesessen hatte. Nennen wir sie Donna. Sie sah aus wie Marisa Tomei, und ihretwegen wurde ich fast umgebracht. Lange vor dem Gambino-Fall besuchte ich häufig ein Restaurant mit Bar in New York, wo ich eine Menge Leute kannte. Dort traf ich Donna häufig, weil sie mit dem Eigentümer befreundet war. Außerdem war sie eine Nichte oder Cousine von Gigi dem Wal, einem der beiden Typen im organisierten Verbrechen, die mit Sicherheit wussten, wer ich war. Donna war immer in diesem Restaurant in Manhattan zu finden. Alles, was ich von ihr wusste, war, dass sie die Freundin eines Mafioso war, der im Knast saß. Robert Vaccaro kannte ich damals natürlich nicht. Ich grüßte sie und wir führten ein kurzes, freundliches Gespräch. Sie war immer in Gesellschaft. Ich musste annehmen, dass Gigi sie über meinen Beruf informiert hatte. Wie sich herausstellte, stimmte das. Greg, Vaccaro und ich schlossen einen ungemütlichen Burgfrieden oder eine ungemütliche Freundschaft. Eine gewisse Spannung war immer noch da, vor allem weil Greg auf jeden eifersüchtig war, der Zeit mit mir verbrachte. Als meine Ermittlungen in Sachen Vaccaro Fortschritte machten, fanden wir heraus, dass seine Freundin eben die Donna war, die ich vor Jahren kennengelernt hatte. Deshalb war es für mich lebenswichtig, ihr aus dem Weg zu gehen. Sie hätte mich zweifellos sofort erkannt und zwei zusammengezählt. Ich will nicht behaupten, dass ich unvergesslich bin, aber es gibt eben nicht viele Männer mit meiner Leibesfülle. Also sagte ich oft zu den Jungs: »Ist es nicht toll, dass wir ganz unter uns sind? Wer braucht schon Weiber und all ihre Probleme? So ist es doch einfacher.« Trotzdem wusste ich, dass Donna und ich einander irgendwann über den Weg laufen würden. Eines Tages war es soweit. Robert erwähnte, seine Freundin versuche, Pelzmäntel zu verkaufen und wolle sich deswegen mit mir treffen. Also saßen Greg, zwei andere Jungs und ich am nächsten Tag an unserem Tisch im La Villetta. Ich saß an meinem Stammplatz gegenüber der Tür. Ein blauer BMW fuhr auf den Parkplatz und Robert Vaccaro und Donna